Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Habakuk, Kapitel 1, Vers 11. Dann jagen sie weiter, sie brausen dahin wie der Sturmwind. Doch sie machen sich schuldig, weil sie ihre eigene Kraft zu ihrem Gott machen. Gott segne dieses Wort. Stolz. In diesem Bibelvers aus dem Buch Habakuk im Alten Testament lernen wir mehr über Stolz und was es denn nun mit Stolz auf sich hat. Und hier geht es eben darum, dass Habakuk, der Prophet zu der Zeit, also Gottes Diener, eben sich Gott zuwendet und klagt, Gott sein Herz ausschüttet und seine Klage Gott vorbringt, warum denn böse Menschen scheinbar Wohlstand haben und wachsen und gedeihen. Ja? Und das ist sein Anliegen und er versteht das nicht. Und das ist eine gute Frage auch, warum Gott das zulässt, eben dass auch oft stolze Menschen scheinbar gedeihen und es ihnen gut geht und sie Wohlstand haben zum Beispiel. Ja? Und Habakuk drückt das eben aus, geht mal rein ins Buch Habakuk, das ist super. Dann haben wir eben seine Klage, seine erste Klage, Gott antwortet ihm, dann Habakuks zweite Klage, Gott antwortet ihm und dann besonders nach der zweiten Antwort Gottes kommt dann eben die Lobpreisung Habakuks, also das Gebet und die Lobpreisung Habakuks, weil Gott ihm antwortet und ihm erklärt, was da passiert. Ja, warum es den Anschein hat, dass stolze Menschen gedeihen. Und ich möchte euch nochmal einladen hier, ein ähnliches Anliegen nochmal wahrzunehmen, auch im Alten Testament. Geht mal rein in Psalm Nummer 37, Psalm 37, Psalm Davids im Alten Testament und lest mal da, auch wieder, wo es den Anschein hat, dass eben böse Menschen und Menschen, die Böses tun, scheinbar gedeihen und erfolgreich sind und was da steht. Und es kommt darauf an zu verstehen, wir fragen, warum ist das so? Und Gott antwortet uns und sagt uns das. Wir wissen von der Bibel auch, dass es eben Gottes Interesse und Anliegen ist, dass alle Menschen zu ihm kommen. Ja, auch böse Menschen. Die Bibel sagt uns zwar, dass nicht alle Menschen zu ihm kommen werden, zu unserem Herrn Jesus Christus, aber es ist dennoch sein Anliegen und sein Interesse, ja, und Gottes Herzensangelegenheit, dass alle Menschen zu ihm kommen als reuige Sünder. Darauf kommt es an. Und wenn wir das verstehen, wenn ihr das versteht, als wir, die wir Jesus Christus folgen, dann verstehen wir auch, was hier in Habakuk passiert und was auch in König Davids Leben passiert und wie im Psalm 37 es darstellt. Und das hat nun nichts damit zu tun, dass Gott andere Menschen mehr liebt als andere. Ja, nein, Gott sieht aber die Herzen aller Menschen. Und wenn wir als reuige Sünder kommen, in Reue, in Buße und in Reue Gott zugewandt sind, können wir dann in unserer persönlichen Beziehung zu Christus, die wir dann eingehen, durch den Heiligen Geist besiegelt in unseren Herzen, ein für alle Mal erlöst sind, auch schon im Hier und Jetzt, und dann bis auf alle Ewigkeit, können wir uns abwenden vom Bösen und vom Stolz. Gott hilft uns, der Heilige Geist hilft uns, den Stolz abzulegen, den wir in uns haben. Und wenn ihr dann nochmal geht in Habakuk und den Vers nochmal durchlest, sehen wir eben aber auch Gottes Justiz und dass Gott nicht nur allmächtig ist, aber es heißt, doch sie machen sich schuldig, weil sie ihre eigene Kraft zu ihrem Gott machen. Und das heißt eben, dass manche Menschen in eigener Kraft denken, dass sie in ihrer eigenen Kraft Wohlstand und Gutes erfahren, dass sie Gott nicht brauchen. Und das ist, darauf kommt das an. Darauf kommt das, Gott kommt es darauf an, uns das in der, durch die Bibel und durch Jesus Christus zu erklären. Dass Stolz, Hochmut kommt vor dem Fall, ne? Stolz und Hochmut. Und das ist wirklich das Entscheidende hier, dass wir diese Wahrheit verstehen. Also Gott wendet sich ab von stolzen Menschen, Menschen, die also quasi ihren eigenen Gott, nämlich sich selber, als Gott sehen oder als, ja, dass sie sich auf ihre eigene Kraft verlassen und nicht auf Gott. Und darauf kommt es an. Ne? Das ist gar nicht so schwer zu verstehen. Und wie gesagt, seid guter Dinge, geht Habakuk, geht rein, lest das und lest vor allem Psalm 37 durch. Das ist wirklich super. Auch wieder zur Erinnerung, ja, dass man, dass Gott so funktioniert. Letztendlich aber, dass Gott dann aber urteilt, am jüngsten Tag dann, wenn Jesus Christus zurückkehrt, das zweite Mal, ist dann keine Möglichkeit mehr da, sich Gott zuzuwenden. Denn dann wird das Urteil, ist das Urteil schon gefällt. Ja, darauf kommt es an. Also, wendet euch ab vom Stolz und vom Bösen und unserem Jesus Christus zu und schaut mal dann, wie er euch ins Herz spricht, wenn ihr ja tagtäglich auch unsere Bibel, die Bibel dann durchliest und in und durch die Bibel in Christus wachsen tut. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für diese Wahrheit hier, was du uns sagst über Stolz. Und dass du, dass wir uns abwenden von Stolz und uns auf eigene Kraft zu verlassen und dass wir uns dir zuwenden. Denn in eigener Kraft können wir gar nichts tun, ohne dich. Aber mit dir können wir in Gottes Kraft, kannst du in und durch uns wirken und uns helfen in was auch immer uns auf den Herzen liegt. Und vor allem uns aufzeigen, welchen Plan und Zeitraum du hast für uns als Menschen hier, die wir hier auf Erden sind und wir, die wir dir zugewandt sind, unserem Jesus Christus, als reue Sünder. Wir danken dir für diese Wahrheiten, auch aus Davids Psalm Nummer 37, wo du dann zeigst, dass eben es so den Anschein haben mag, dass Bösartigkeit oder böse Menschen gedeihen. Aber letztendlich dann doch zur Rechenschaft gezogen werden. Und das bieten wir. Wir bieten, dass alle Menschen zu dir kommen, wo noch Zeit ist. Denn es gibt keine zweite Möglichkeit. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies. In deinem Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.